Gedicht 29 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich denke dein, es knospen meine Gedanken und ranken sich um dich, wie wilder Wein um einen Baum die breiten Blätter schlingt, und bald ist nichts zu sehen als wuchernd Grün, das ganz den Stamm verhüllt. Doch du, mein Palmbaum, versteh mich recht, ich will nicht meine Gedanken an deiner Stadt, denn du bist edler, besser. Nein, stelle gleich dich selber wieder ein, schüttle die Äste und befrei den Stamm, wie's einem starken Baum gebührt, und lass die grünen Fesseln, welche dich umringen, zersprengt, zerrissen, schwer herniedersinken. Denn selig dich zu sehen, dich zu hören, in deinem Schatten neue Luft zu atmen, denk ich nicht mehr, ich bin dir viel zu nah. Ende von Gedicht 29.